Im Morgengrauen des 1. September 1939 beginnt der deutsche Angriff auf Polen. Bereits am gleichen 1. September, nur einige Stunden später, begründet Hitler seinen gewaltsamen Schritt vor dem eilig einberufenen Reichstag. Als weitere Sensation vernimmt die Welt durch Rundfunkübertragungen der Reichstagssitzung das Inkrafttreten eines deutsch-sowjetischen Paktes. Deutschland und Sowjetrussland haben sich in Geheimverhandlungen über ihre Interessensphären geeinigt. Polen ist zwischen zwei Fronten geraten. Hitler verkündet der aufgeschreckten Weltöffentlichkeit immer wieder vom Reichstag mit jubelnden Beifallsstürmen unterbrochen. Meine Friedensliebe und meine endlose Langmut soll man nicht mit Schwäche oder gar mit Feigheit verwechseln. Ich habe daher gestern Abend mich entschlossen, es auch der britischen Regierung mitzuteilen, dass ich unter diesen Umständen von der polnischen Regierung keine Geneigtheit mehr finden kann, mit uns in ein wirklich ernstes Gespräch einzutreten. Es waren damit diese Vermittlungsvorschläge gescheitert. Denn dazwischen war unterdessen erstens als erste Antwort auf diesen Vermittlungsvorschlag die polnische Generalmobilmachung gekommen und als weitere Antwort neue Gräueltaten. Diese Vorgänge haben sich nun heute Nacht abermals wiederholt. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen, darunter drei ganz schwere. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen uns erzählen. Staatsmänner im Westen erklären, dass dies ihre Interessen berühre, dann kann ich eine solche Erklärung nur bedauern. Sie kann mich aber nicht eine Sekunde in der Erfüllung meiner Pflicht fangen lassen. Was will man von uns hier? Ich habe feierlich versichert und ich wiederhole es, dass wir von diesen Weststaaten nichts fordern und die etwas fordern werden. Ich habe versichert, dass die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland eine endgültige ist. Ich habe England immer wieder angeboten, eine Freundschaft und wenn notwendig, das Ganze zusammengehen. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden. Sie muss von der anderen ihre Erwiderung finden. Deutschland hat keine Interessen im Westen. Unser Westwall ist zugleich für alle Seiten die Grenze des Reiches nach dem Westen. Wir haben auch keine Ziele für die Zukunft. Die Diese Einstellung des Reiches wird sich nicht verändern. Die anderen europäischen Staaten, die begreifen zum Teil unsere Haltung, möchte hier vor allem danken Italien, das uns diese ganze Zeit unterstützt hat. Sie werden aber auch verstehen, dass sie für die Durchführung dieses Kampfes nicht an eine fremde Hilfe appellieren will. Wir werden diese unsere Aufgabe selber lösen. Die neutralen Staaten, die haben uns ihre Neutralität an sich versichert. Genauso wie wir die ihnen schon vorher garantierten. Das ist uns heilig dank mit dieser Versicherung. Und solange kein anderer ihre Neutralität bricht, werden wir sie ebenfalls peinlich genau achten. Denn was sollten wir von ihnen wünschen oder wollen? Ich bin aber glücklich, Ihnen nun besonders ein Ereignis von dieser Stelle aus mitteilen zu können. Sie wissen, dass Russland und Deutschland von zwei verschiedenen Doktrinen regiert werden. Es war nur eine Frage, die geklärt werden musste. Deutschland hat nicht die Absicht, seine Doktrin zu exportieren. Im Augenblick, in dem Sowjetrussland seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenkt, im selben Augenblick sehe ich keine Veranlassung mehr, dass wir auch nur einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen. Und wir sind uns beide Seiten darüber ganz klar geworden. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Wir haben uns daher entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. Der uns europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der uns das wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht, der vor allem sicherstellt, dass sich die Kräfte dieser beiden großen, gewaltigen Staaten nicht miteinander oder gegeneinander verbrauchen. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird fehlschlagen. Ich möchte das gleich hier versichern, dass diese politische Entscheidung eine ungeheure Wende für die Zukunft bedeutet und eine endgültige ist. Dass das ganze deutsche Volk diese meine politische Einstellung begrüßt wird. Denn Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft und beide waren letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren. Zum Konsultativpakt, der am Tage seiner Unterzeichnung bereits gültig wurde, hat gestern die höchste Ratifikation in Moskau und auch in Berlin erfahren. Und auch in Moskau wurde dieser genauso begrüßt, wie Sie ihn hier begrüßen. Die Rede, die der Volkskommissar Molotow, der russische Außenkommissar, hielt, kann ich nur Wort für Wort schreiben. Unsere Ziele. Ich bin entschlossen, erstens, die Frage Danzig, zweitens die Frage des Korridors zu lösen und drittens dafür zu sorgen, dass im Verhältnis Deutschlands zu Polen eine Wendung eintritt, eine Änderung, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt. Ich bin dabei entschlossen, so lange zu kämpfen, diesen Frieden, die derzeitige polnische Regierung geneigt ist, diese Voraussetzung herzustellen, ohne dass eine andere polnische Regierung das geneigt ist. An der Grenze kein anderes, als wir ihn an unseren anderen Grenzen kennen. Ich will dabei die notwendigen Handlungen so vornehmen, dass sie nicht dem widersprechen, was ich Ihnen hier, meine Herren Abgeordneten, im Reichstag selbst als Vorschläge an die übrige Welt bekannt gab. Das heißt, ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. Wenn aber der Gegner daraus einen Freibrief ablesen zu können glaubt, seinerseits mit umgekehrten Methoden kämpfen zu können, dann wird er eine Antwort erhalten, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Sie ist heute die bestausgerüstete. Und sie steht weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf sie ist unerschütterlich. Wenn ich diese Wehrmacht aufrief und wenn ich nun vom deutschen Volk Opfer und wenn notwendig alle Opfer fordere, dann habe ich ein Recht dazu, denn ich bin auch selbst heute genauso bereit, wie ich es früher war, jedes persönliche Opfer zu bringen. Ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber über viele Jahre freiwillig bereit war, jederzeit zu tun. Es soll keine Entbehrung in Deutschland geben, die ich nicht selber sofort übernehme. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Sollte mir in diesem Kampf nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Parteigenosse Göring. Sollte Parteigenosse Göring etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger Parteigenosse Hess. Sie würden diesen dann als Führer genauso zu blinder Treu und Gehorsam verpflichtet sein wie mir. Sollte auf Parteigenossen Hess etwas zustoßen, werde ich durch Gesetz nunmehr den Senat berufen, der dann den würdigsten, das heißt den tapfersten, aus seiner Mitte wählen soll. Als Nationalsozialist und als deutscher Soldat gehe ich in diesen Kampf mit einem starken Herzen rein. Mein ganzes Leben war nichts anderes als ein einziger Kampf für mein Volk, für seine Wiederauferstehung, für Deutschland. Über diesen Kampf stand immer nur ein Bekenntnis des Glaubens an dieses Volk. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Wenn irgendjemand aber glaubt, dass wir vielleicht einer schweren Zeit entgegengehen, dann möchte ich ihn bitten zu bedenken, dass einst ein preußischer König mit einem lächerlich kleinen Staat einer Brustkoalition gegenübertrat und in drei Kämpfen am Ende doch erfolgreich bestand, weil er jenes gläubige, starke Herz besaß, was auch wir in dieser Zeit benötigen. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern, ein November 8. wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. Jederzeit mein Leben einzusetzen. Jeder kann es mir nehmen für mein Volk und für Deutschland. So verlange ich dasselbe auch von jedem anderen. Wer aber glaubt, sich diesem nationalen Gebot, sei es direkt oder indirekt, widersetzen zu können, der fällt. Verräter haben nichts erwartet. Wir kennen uns damit nur zu unserem alten Grundsatz. Es ist gänzlich unwichtig, ob wir leben. Aber notwendig ist es, dass unser Volk lebt. Ich erwarte von Ihnen, als die Sendboten des Reiches, dass Sie nunmehr auf all den Plätzen auf diese gestellten Ihre Pflicht erfüllen. Sie müssen bald Rede sein des Widerstandes, kostet, was es wolle. Keiner melde mir, was in seinem Gau, in seinem Kreis und in seiner Truppe und in seiner Zelle Stimmung einmal schlecht sein könnte. Träger, verantwortliche Träger der Stimmung sind Sie. Ich bin verantwortlich für die Stimmung im deutschen Volk. Sie sind verantwortlich für die Stimmung in Ihren Gaul, in Ihren Kreisen. Keiner hat das Recht, diese Verantwortung abzutreten. Da muss nicht zu fragen jetzt um irgendeine Stimmung, sondern ausschließlich um unsere Pflicht. Pflicht ist uns vorgezeichnet. Das Opfer, das von uns verlangt wird, ist nicht größer als das Opfer, das zahlreiche Generationen gebracht haben. Alle die Männer, die vor uns für Deutschland antreten mussten, den bittersten Schmerzweg, haben nichts anderes geopfert und geleistet, als was wir aufgeleistet haben. Ihr Opfer war kein billigeres und kein schmerzloseres, und damit kein leichteres als das Opfer sein würde, das von uns verlangt wird. Ich erwarte auch von der deutschen Frau, dass sie sich in eiserner Disziplin vorbildlich in diese große Kampfgemeinschaft einfügt. Das Jugend aber wird strahlenden Herzens ohnehin erfüllen, was die Nation, der nationalsozialistische Staat von ihr erwartet und fordert. Wenn wir diese Gemeinschaft bilden, ein Verfahren zu allem entschlossen, niemals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden. Und ich möchte schließen mit dem Bekenntnis, was ich einst aussprach, als ich den Kampf um die Macht im Reich begann. Damals sagte ich, wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not ihn mehr zu zwingen vermag, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not scheitern. Deutschland, sieg heil! Sterben, Leute!

Die Möglichkeit einer Regelung der Streitigkeiten durch eine Konferenz muss bis zur letzten Stunde offen bleiben. Ist eine militärische Offensive unabwendbar, dann soll sie von zwei Heeresgruppen mit 5 Armeen in einem weiten Halbrund um Polen, aus Ostpreußen, Pommern, der Grenzmark, Schlesien, Mähren und der Slowakei schlagartig erfolgen. 17 Armeekorps mit 57 Panzer- und Infanteriedivisionen, 2 Luftflotten mit 1800 Flugzeugen und 3 Flak-Divisionen sind getarnt bis in die unmittelbare Grenznähe in Bereitschaft zu bringen. Gleichzeitig muss der Westwall gegen Frankreich mit 34 Divisionen und 2 Luftflotten gesichert werden. Diese Streitmacht ist innerhalb von 4 Jahren aus den 7 Infanterie- und 3 Kavalleriedivisionen der Reichswehr sowie der kleinen österreichischen Armee aufgestellt worden. Aber Reserven sind nun nicht mehr vorhanden, denn jedes Regiment, das bei Hitlers Machtübernahme 1933 bestand, ist zu 10 neuen Regimentern aufgebläht worden. Die Motorisierung erfolgt weitgehend durch Einziehung privater Kraftfahrzeuge. Die Zehntausende von Pferden muss die Landwirtschaft stellen. Die Reserve- und Landwehrdivisionen, fast die Hälfte dieser Lever en masse, besitzen daher nur einen trügerischen Kampfwert. Sie wirken mehr psychologisch durch das mengenmäßige Feldgrau als durch Feuerkraft und Ausbildungsstand. Trotzdem ist diese Wehrmacht in der technischen Ausstattung ihrer Kaderverbände und durch die modern kühn bewegliche Taktik all ihren möglichen Feinden weit überlegen. Es muss allerdings gelingen, den Feind im ersten Anlauf restlos zu demontieren. Kommt es zu einer gegenseitigen, lang andauernden Abnutzung, dann wird der Ausgang des Ringens höchst ungewiss. Die alten, erfahrenen Weltkriegsgenerale befürchten diese Entwicklung. In diesem wunden Punkt liegt ihre besorgte Opposition, die sich ideologisch verbrämt zum Widerstand gegen Hitler entwickelt. Seine Führungspläne haben sich vom Kriegsbild des Ersten Weltkriegs, der im Stellungskrieg erstarrt war, weitgehend gelöst und eine neue Strategie zur Grundlage. Das ist die Siegeschance der Wehrmacht. Denn alle fremden Generalstäbe sind in ihrem Denken ebenfalls 1918 stehen geblieben. Die Deutschen mussten aus ihrer wehrpolitischen Notlage infolge der Verbote des Versailler Friedensdiktats völlig neue, geradezu revolutionäre Wege einschlagen. Das zahlt sich jetzt aus. Der deutsche Generalstab setzt seine Panzer und motorisierten Divisionen geschlossen als unwiderstehliche Stoßkeile mit tief vorgestreckten Angriffszielen ein. Die Infanterie strömt in die aufgerissenen Frontlücke nach, um die weit ausholenden gepanzerten Zangenarme abzusichern und in den sich bildenden Kesseln die abgeschnittenen Feindkräfte zu vernichten. Auch die Flieger operieren massiert bis ins tiefe Hinterland des Feindes. Überfallartig wird die feindliche Luftwaffe auf ihren eigenen Horsten ausgeschaltet, danach werden alle Truppenbewegungen auf Straßen und Bahnen aus der Luft zerschlagen. Als weitere neue Waffe steht eine zentral gelenkte Propaganda zur Verfügung. Sie stützt die Moral der Streitkräfte und der Bevölkerung, verwirrt und lähmt den Feind. Ständige Frontinformationen über alle Sender, ein wahrheitsgetreuer Wehrmachtsbericht und jede Woche eine hochaktuelle Filmchronik vervielfältigen die Erfolge. Die Suggestion der Massenmedien als Verbindung zwischen moderner Technik und psychologischer Kriegsführung blieb in einigen Tondokumenten erhalten. Am 1. September 1939 setzen die Einheiten der deutschen Truppen über die deutsch-polnische Grenze zum Gegenangriff an. Von ihren Aufmarschräumen setzen sich die einzelnen Verbände aller Waffengattungen, an der Spitze die schnellen Truppen, in Marsch. Durch Brückensprengungen suchen die Polen das Nachrücken der deutschen Truppen zu behindern. Auch die große Weichselbrücke bei Dirschau wurde völlig zerstört. Die deutsche Luftwaffe hatte vom ersten Tage an stärksten Anteil am Feldzug in Polen. Nach den Befehlen des Generalfeldmarschalls Göring wurden 2 starke Luftflotten gebildet und zur Führung des Luftkrieges gegen Polen eingesetzt. Durch ihren todesverachtenden Einsatz haben sie dem Heere unendlich viel Blut erspart und zum Gesamterfolg in höchstem Maße beigetragen. In engster Zusammenarbeit mit dem Heere werden in ununterbrochener Folge Schlacht- und Sturzkampfflieger eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, Bunkerstellungen, Batterien, Marschbewegungen, Ausladungen und alle wichtigen strategischen Verbindungslinien von der Luft her anzugreifen und zu zerstören. Bei starkem polnischen Abwehrfeuer stürzt der Stuka-Flieger im Steilflug auf die Bahnanlagen zu und zielt dabei mit der ganzen Maschine. Wenige hundert Meter über dem Ziel wird die Bombe ausgelöst, das Flugzeug aus dem Sturz abgefangen und wieder aufgerichtet. Bydgoszcz heißt Bromberg. Die deutsche Luftwaffe besetzt den ersten Hafen in Feindesland. Im Platz wird gearbeitet. Trichter um Trichter wird zugeschaufelt, das Rollfeld wird eingeebnet. Und kaum 12 Stunden sind vergangen, da ist aus dem polnischen ein deutscher Fliegerhorst geworden. Nach dem Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht vom 10. September sind Teile zahlreicher Divisionen bei Radom umstellt. Zur Unterstützung des Heeres greifen Fliegerverbände wirkungsvoll in den Kampf ein. Am 11. September hat die bei Radom eingeschlossene polnische Gruppe aufgehört zu existieren. Die Gefangenenzahl ist noch nicht zu übersehen. Neun polnische Divisionen und 3 Kavalleriebrigaden sind im Raum von Kutno eingeschlossen. Verzweifelte Versuche der starken feindlichen Kräfte nach Süden durchzustoßen, werden vereitelt. Der konzentrische Gegenangriff unserer Divisionen ist im Gange. Auch am 13. suchen die eingekreisten polnischen Truppen einen Ausweg aus dem Kessel. Der Ring bei Kutno wird verstärkt und im Angriff verengt. Auch am 14. werden verzweifelte Gegenangriffe abgewiesen. Kampflage am 15. September. Die polnische Armee ist eingekesselt. 16. September. Kutno ist genommen. Auch der Rückweg nach Warschau ist abgeschnitten. Etwa ein Viertel des polnischen Heeres ist auf engstem Raum zusammengepresst und geht der Auflösung entgegen. Diese Auflösung wird durch Masseneinsatz der Luftwaffe wesentlich beschleunigt werden. Stukas greifen an. Mit Blitzen und Bomben und Brand. Sie wissen die Entwicklung dieser Augusttage. Ich glaube, dass es in diesem letzten August noch möglich gewesen wäre, ohne die britische Garantie und ohne die Hetze dieser Kriegsapostel noch eine Verständigung zu erreichen. In einem gewissen Augenblick versuchte England selbst, uns mit Polen in eine direkte Aussprache zu bringen. Ich war dazu bereit. Wer natürlich nicht kam, waren die Polen. Ich setzte mich mit meiner Regierung 2 Tage nach Berlin und wartete und wartete. Ich hatte unterdessen einen neuen Vorschlag ausgearbeitet. Er ist Ihnen bekannt. Ich habe ihn am Abend des ersten Tages dem britischen Botschafter mitteilen lassen. Er wurde ihm Satz für Satz genau verlesen und durch meinen Außenminister wurden ihm noch zusätzliche Aufklärungen gegeben. Es kam der nächste Tag und es geschah nichts. Außer die polnische Generalmobilmachung. Erneute Terrorakte und endlich Angriffe gegen das Reichsgebiet. Nun darf man Geduld auch im Völkerleben nicht immer mit Schwäche verwechseln. Ich habe nun jahrelang mit einer grenzenlosen Geduld diesen fortgesetzten Provokationen zugesehen. Was sich in dieser langen Zeit oft selbst litt, das können nur wenige ermessen. Denn es verging ja kaum ein Monat, ja auch kaum eine Woche, in der nicht irgendeine Deputation aus diesen Gebieten zu mir kam und mir das Unerträgliche der Lage des Deutschtums schilderte und mich immer wieder beschwor, doch einmal einzugreifen. Ich habe immer wieder gebeten, es doch noch zu versuchen. Jahr für Jahr ging das so weiter. Aber ich habe in der letzten Zeit doch auch schon gewarnt, dass das einmal ein Ende finden müsste. Und ich habe mich nun nach monatelangem Warten und immer neuen Vorschlägen endlich entschlossen, wie ich im Reichstag schon erklärte, mit Polen dann in der Sprache zu reden, in der eben die Polen mit uns zu reden oder reden zu können glaubten, in jener Sprache, die sie wohl allein verstehen. Auch in dem Augenblick war noch einmal der Friede zu retten. Das befreundete Italien, der Duce, hat sich dazwischen geschaltet und einen Vermittlungsvorschlag gemacht. Frankreich war damit einverstanden. Und ich habe auch mein Einverständnis erklärt. Da hat England auch diesen Vorschlag abgelehnt und stattdessen geglaubt, dem Deutschen Reich ein 2-stündiges Ultimatum mit einer unmöglichen Forderung schicken zu können. Nun haben die Engländer sich nur in einem getäuscht. Sie hatten einst eine Regierung in Deutschland im November 1918, die von ihnen ausgehalten worden war. Und sie verwechseln das heutige Regime mit diesem von ihnen ausgehaltenen Regime. Und die heutige deutsche Nation mit dem damalig verführten und verblendeten deutschen Volk. Dem heutigen Deutschland stellt man keine Ultimaten mehr, das kann man sich in London merken. Ich habe in den letzten 6 Jahren unerhörtes hinnehmen müssen. Von Staaten wie Polen. Aber ich habe trotzdem kein Ultimatum geschickt. Das Deutsche Reich ist heute nicht geneigt und gewillt, in solchem Ton mit sich reden zu lassen. Ich weiß, wenn Polen den Krieg gewählt hat, dann hat es den Krieg gewählt, weil andere es in diesen Krieg hineinhetzten. Jene anderen, die glauben, dass sie bei diesem Krieg vielleicht ihr größtes weltpolitisches und finanzielles Geschäft machen können. Es wird aber nicht nur nicht ihr größtes Geschäft, sondern es wird ihre größte Enttäuschung werden. Polen hat den Kampf gewählt und es hat den Kampf nun erhalten. Es hat diesen Kampf leichten Herzens gewählt, weil ihm gewisse Staatsmänner des Westens versichert hatten, dass sie genau in Unterlagen beslesen über die Wertlosigkeit der deutschen Armee, des deutschen Heeres, über die Minderwertigkeit unserer Ausrüstung, über die schlechte Moral unserer Truppen, über die defätistische Stimmung im Inneren des Reiches, über die Diskrepanz, die zwischen dem deutschen Volk und seiner Führung bestehen soll. Man hat den Polen eingeredet, dass es für sie ein leichtes sein würde, nicht nur Widerstand zu leisten, sondern unsere Armeen zurückzuwerfen. Und darauf hat Polen ja auch dann beraten durch westliche Generalstäbler seinen Feldzugsplan aufgerichtet. Seitdem sind nun 18 Tage vergangen. Und kaum jemals in der Geschichte konnte der Spruch mit mehr Recht angeführt werden: Mit Ross und mit Mann und mit Wagen hat sie der Herr geschlagen. Während ich hier zu Ihnen spreche, stehen unsere Truppen auf einer großen Linie. Brest, Lemberg und nordwärts. Und in diesem Augenblick marschieren gerade seit gestern Nachmittag endlose Kolonnen der zusammengeschlagenen polnischen Armee aus dem Raum von Kutno als Gefangene ab. Gestern Morgen waren es 20.000, gestern Abend 50.000, heute Vormittag 70.000. Ich weiß nicht, wie groß die Zahl jetzt ist, aber nur das eine weiß ich: Was von dieser polnischen Armee westlich dieser Linie steht, wird in wenigen Tagen kapitulieren, die Waffen strecken oder zerschlagen werden. In diesem Augenblick, da fliegen unsere dankbaren Herzen hin zu unseren Männern. Die deutsche Wehrmacht hat diesen genialen Staatsmännern, die so gut Bescheid wissen über die Zustände im Reich, nun den notwendigen Anschauungsunterricht gegeben. Marschall hat sich in der Richtung geirrt, statt in Berlin zunächst in Czernowitz gelandet. Und mit ihm seine ganze Regierung und all jene Verführer, die dieses polnische Volk in diesen Wahnsinn hineingetrieben haben. Die deutschen Soldaten aber haben zu Lande, zur See und in der Luft ihre Pflicht und ihre Schuldigkeit im höchsten Ausmaß getan. Wieder hat sich unsere deutsche Infanterie als die unvergleichliche Meisterin erwiesen. Ihre Tapferkeit, ihr Mut und ihr Können sind wohl oft angestrebt, doch nie erreicht worden. Die neuen Waffen, unserer motorisierten Verbände. Sie haben sie auf das Höchste bewährt. Die Soldaten unserer Marine, sie erfüllen bewunderungswürdig ihre Pflichten. Und über allem wacht die deutsche Luftwaffe und sichert den deutschen Raum. Sie, die davon träumten, dass sie Deutschland zerschmettern würden und die deutschen Städte in Schutt und Asche legen wollten, sie sind so kleinlaut geworden, weil sie ganz genau wissen, dass für jede Bombe auf eine deutsche Stadt 5 oder 10 zurückfallen werden. Sie sollen jetzt nicht so tun, als ob sie etwas Humanität sich zu dieser Kriegführung bequemen wollten. Es ist nicht die Humanität, sondern es ist die Sorge um die Vergeltung. Wir wollen in diesem Augenblick den polnischen Soldaten vollkommene Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Der Pole hat an vielen Plätzen tapfer gefochten. Seine untere Führung machte verzweifelte Anstrengungen. Seine mittlere Führung war zu wenig intelligent. Seine oberste Führung schlecht unter jede Kritik. Seine Organisation war polnisch. Operationsziel ist die Vernichtung der polnischen Wehrmacht. Die politische Führung fordert, den Krieg mit überraschenden starken Schlägen zu eröffnen und zu schnellen Erfolgen zu führen. So lautet die Ziffer 1 der Planung Fallweiß, die Generaloberst von Brauchitsch im Juli 1939 unterzeichnet hat. Kaum jemals ist ein militärischer Auftrag derart buchstabengetreu erfüllt worden. Die Entscheidung ist im Feldzug der 18 Tage gegen einen zahlenmäßig etwa gleichen Gegner gefallen. Polen ist von der Landkarte verschwunden. In Brest-Litowsk veranstalten deutsche und sowjetische Truppen eine gemeinsame Parade, welche eine seltsame Militäroperette. Vor wenigen Monaten hat Hitler in London und Warschau noch unmissverständlich durchblicken lassen, dass sein eigentliches Interesse nicht auf das britische Empire und Polen, sondern auf die Ukraine gerichtet ist. Ende September 1939 hat die Wehrmacht ihre Aufgabe erfüllt. Nun ist es Sache der Staatsführung, den Sieg auszunutzen. Denn immer noch gilt Clausewitz. Der Krieg ist ein Instrument der Politik. Als selbstständiger Akt behandelt oder betrachtet, ist er ein sinn- und zweckloses Ding. Inzwischen rücken Abordnungen aller Truppenteile, die um Warschau kämpften, heran zum Vorbeimarsch vor dem Führer. Leuchtenden Auges und in ausgezeichneter Disziplin ziehen unsere Soldaten an ihrem obersten Befehlshaber vorüber. Man sieht diesen Männern nicht an, dass sie direkt aus dem Kampf kommen, dass sie ungeheure Gewaltmärsche und schwerste Strapazen hinter sich haben. Am 6. Oktober 1939, nach Abschluss der militärischen Operationen in Polen, gibt Hitler einen Rechenschaftsbericht vor dem Reichstag. Nicht nur das deutsche Volk, auch die Weltöffentlichkeit hört durch Rundfunkübertragung Hitlers Rede. Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags. In einer schicksalsschweren Zeit haben Sie, meine Abgeordneten, als Vertreter des deutschen Volkes am 1. September dieses Jahres hier getagt. Ich musste Sie damals in Kenntnis setzen von den schweren Entschlüssen, die uns durch die intransigente provokatorische Haltung eines Staates aufgezwungen worden waren. Seitdem sind nun 5 Wochen vergangen. Wenn ich Sie nun heute wieder herbitten ließ, dann geschah es, um Ihnen einen Rechenschaftsbericht über das Vergangene und den für Sie nötigen Einblick in die Gegenwart und soweit es möglich ist, in die Zukunft geben zu können. Seit zwei Tagen sind unsere Städte, Märkte und Dörfer geschmückt mit den Fahnen und Symbolen des Neuen Reichs. Unter Glockenläuten feiert das deutsche Volk einen großen, in seiner Art geschichtlich einmaligen Sieg. Ein Staat von immerhin 36 Millionen Menschen, eine Armee von rund 50 Infanterie- und Kavalleriedivisionen sind gegen uns angetreten. Ihre Absichten waren weit gespannte, die Zuversicht der Vernichtung unseres Deutschen Reiches galt als selbstverständlich. 8 Tage nach Ausbruch dieses Kampfes aber waren die Würfel des Krieges gefallen. Wo immer polnische Truppen mit deutschen Verbänden zusammenstießen, wurden sie zurückgeworfen oder zerschlagen. Das kühne Gebäude der strategischen Offensive Polens gegen das deutsche Reichsgebiet stürzte schon in den ersten 48 Stunden dieses Feldzuges ein. Todesmutig im Angriff und mit unvergleichlichen Marschleistungen haben die deutschen Divisionen, die Luft- und Panzerwaffe sowie die Einheiten der Marine das Gesetz des Handelns an sich gerissen. Es konnte ihnen in keinem Augenblick mehr entwunden werden. Nach 14 Tagen waren die größten Teile des polnischen Heeres entweder zersprengt, gefangen oder umschlossen. Die deutschen Armeen aber hatten in dieser Zeit Entfernungen zurückgelegt und Räume besetzt, zu deren Bewältigung vor 25 Jahren über 14 Monate benötigt worden sind. Wenn auch eine Anzahl besonders geistreicher Zeitungsstrategen der anderen Welt das Tempo dieses Feldzugs als für Deutschland dennoch enttäuschend hinstellen wollte, so wissen wir doch alle, dass es eine größere Leistung höchsten Soldatentums in der Kriegsgeschichte bisher kaum gegeben hat. Dass sich die letzten Reste der polnischen Armee in Warschau, Modlin und in Hela bis zum 1. Oktober zu halten vermochten, war nicht die Folge ihrer Tüchtigkeit, sondern nur unserer kühlen Klugheit und unserem Verantwortungsbewusstsein zuzuschreiben. Ich habe es verboten, mehr Menschen zu opfern, als unbedingt notwendig war. Das heißt, ich habe die deutsche Kriegsführung und der noch im Weltkrieg herrschenden Meinung, um des Prestiges wegen bestimmte Aufgaben unter allen Umständen in einer bestimmten Zeit lösen zu müssen, bewusst freigemacht. Was zu tun unbedingt erforderlich ist, geschieht ohne Rücksicht auf Opfer. Was aber vermieden werden kann, unterbleibt. Es wäre für uns kein Problem gewesen, den Widerstand von Warschau, so wie wir ihn vom 25. bis 27. September gebrochen haben, vom 10. bis 12. zu brechen. Ich habe nur erstens deutsche Menschenleben schonen wollen und zweitens mich der, wenn auch trügerischen, Hoffnung hingegeben. Es könnte auch auf der polnischen Seite wenigstens einmal die verantwortungsbewusste Vernunft statt dem verantwortungslosen Wahnsinn siegen. Es hat sich aber gerade hier in kleineren Rahmen genau das gleiche Schauspiel wiederholt, wie wir es im größten Umfang vorher erleben mussten. Der Versuch, die verantwortliche polnische Truppenführung, soweit es eine solche überhaupt gab, von der Zwecklosigkeit, ja dem Wahnwitz seines Widerstandes gerade in einer Millionenstadt zu überzeugen, schlug fehl. Ein Generalissimus, der selbst in wenig grummvoller Weise die Flucht ergriff, zwang der Hauptstadt seines Landes einen Widerstand auf, der höchstens zu ihrer Vernichtung führen musste. In der Erkenntnis, dass die Fortifikationen der Festung Warschau allein den deutschen Angriff wohl nicht standhalten würden, verwandelte man die Stadt als solche in eine Festung, durchzog sie kreuz und quer mit Barrikaden, richtete auf allen Plätzen, in Straßen und Höfen, Batteriestellungen ein, baute Tausende von Maschinengewehrnestern aus und forderte die gesamte Bevölkerung auf zur Teilnahme am Kampf. Ich habe einfach aus Mitleid mit Frauen und Kindern der Machthaber in Warschau angeboten, wenigstens die Zivilbevölkerung ausziehen zu lassen. Ich ließ Waffenruhe eintreten, sicherte die notwendigen Ausmarschwege und wir alle warteten genauso vergebens auf einen Parlamentär wie Ende August auf einen polnischen Unterhändler. Der stolze polnische Stadtkommandant würdigte uns nicht einmal eine Antwort. Ich habe die Fristen für alle Fälle verlängern lassen, Bomber und schwere Artillerie angewiesen, nur einwandfrei militärische Objekte anzugreifen. und meine Aufforderung wiederholt. Es blieb wieder vergeblich. Ich habe daraufhin angeboten, einen ganzen Stadtteil Prager überhaupt nicht zu beschießen, sondern für die zivile Bevölkerung zu reservieren, um diese die Möglichkeit zu geben, sich dorthin zurückzuziehen. Auch dieser Vorschlag wurde mit polnischer Verachtung bestraft. Ich habe mich zweimal bemüht, dann wenigstens die internationale Kolonie aus der Stadt zu entfernen. Dies gelang endlich mit vielen Schwierigkeiten, bei der russischen erst in letzter Minute. Ich habe nun für den 25. September den Beginn des Angriffs befohlen. Dieselbe Verteidigung, die es erst unter ihrer Würde fand, auf die menschlichen Vorschläge auch nur einzugehen, hat dann allerdings äußerst schnell ihre Haltung geändert. Am 25. begann der deutsche Angriff und am 27. hat sie kapituliert. Man soll daher hier keine Vergleiche mit dem Alcazar ziehen. Dort haben spanische Helden wochenlang schwersten Angriffen heldenmütig getrotzt und sich damit wirklich mit Recht verewigt. Hier aber hat man in gewissenloser Weise eine große Stadt der Zerstörung anheimgegeben und dann nach 24 Stunden oder 48 Stunden kapituliert. Der polnische Soldat hat im Einzelnen an manchen Stellen tapfer gefochten. Seine Führung aber kann von oben beginnen nur als unverantwortlich, gewissenlos und unfähig bezeichnet werden. Ich treffe diese Feststellung, meine Abgeordneten, um der geschichtlichen Legendenbildung zuvorzukommen. Denn wenn sich in diesem Feldzug um jemanden eine solche Legende bilden darf, dann nur um den deutschen Musketier, der angreifen und marschieren. Seiner unvergänglichen, ruhmvollen Geschichte ein neues Blatt hinzufügte. Sie kann sich bilden um die schweren Waffen, die diese Infanterie unter unsagbaren Anstrengungen zu Hilfe eilten. Dieser Legende würdig sind die schwarzen Männer unserer Panzerwaffe, die in verwegener Entschlossenheit ohne Rücksicht auf Übermacht und Gegenwehr den Angriff immer wieder aufs Neue vortrugen. Und endlich mag die Legende verherrlichen jene todesmutigen Flieger, die wissend, dass jeder Abschuss, der sie nicht in der Luft tötete, bei ihrem Absprung auf der Erde zu ihrer furchtbaren Massakrierung führen musste, in unentwegter Beharrlichkeit beobachteten und mit Bomben und Maschinengewehr angriffen, wo immer der Angriff befohlen war oder ein Ziel sich zeigte. Und das Gleiche gilt für die Helden unserer U-Boot-Waffe. Wenn ein Staat von 36 Millionen Einwohnern und diese militärische Stärke in 4 Wochen restlos vernichtet wird, und wenn in dieser ganzen Zeit für den Sieger nicht ein einziger Rückschlag eintritt, dann kann man darin nicht die Gnade eines besonderen Glücks sehen, sondern den Nachweis höchster Ausbildung, bester Führung und todesmutigster Tapferkeit. Das deutsche Soldatentum hat sich der Lorbeerkranz, der 1918 hinterlistig geraubt worden war, nunmehr wieder fest um das Haupt gelegt. Wir alle stehen in tief ergriffener Dankbarkeit vor den vielen unbekannten, namenlosen, tapferen Männern unseres Volkes. Sie sind zum ersten Mal angetreten aus allen Gauen Großdeutschlands. Das gemeinsam vergossene Blut aber wird sie noch stärker aneinander binden als jede staatsrechtliche Konstruktion. Uns alle erfüllt das Bewusstsein dieser Stärke unserer Wehrmacht mit selbstsicherer Ruhe. Denn sie hat nicht nur die Kraft im Angriff bewiesen, sondern auch im Halten des Erworbenen. Die vorzügliche Ausbildung des einzelnen Offiziers und Mannes haben sie auf das Höchste bewährt. Ihr ist diese überaus geringe Zahl der Verluste zuzuschreiben, die, wenn auch im Einzelnen schmerzlich, im Gesamten doch weit unter dem liegen, was wir glaubten erwarten zu müssen. Allerdings gibt die Gesamtsumme dieser Verluste kein Bild über die Härte der einzelnen Kämpfer. Denn es gab Regimenter und Divisionen, die von einer Übermacht polnischer Verbände angegriffen und im Angriff selbst auf sie stoßen, sehr schwere Blutopfer bringen mussten. Ich glaube Ihnen aus der großen Reihe der so rasch aufeinanderfolgenden Schlachten und Kämpfe nur 2 Episoden als Beispiel für viele erwähnen zu dürfen. Als sich zur Deckung des gegen die Weichsel vorstürmenden Heeres des Generaloberst von Reichenau und dessen linken Flügel die Divisionen der Armee des Generals Blaskowitz gestaffelt gegen Warschau hin bewegten, mit dem Auftrag, den Angriff der polnischen Zentralarmee in die Flanke der Armee des Generals von Reichenau abzuwehren, da traf in einem Augenblick, da man im Wesentlichen die polnischen Armeen als schon im Rückzug auf die Weichsel befindlich annahm, plötzlich ihr Stoß in die marschierende Armee des Generals Blaskowitz. Es war ein verzweifelter Versuch der Polen, den um sie schließenden Ring zu sprengen. Vier polnische Divisionen und einige Kavallerieverbände warfen sich auf eine einzige deutsche aktive Division, die selbst auseinandergezogen eine Linie von fast 30 Kilometer zu decken hatte. Trotz fünf- oder sechsfacher Überlegenheit des Feindes und trotz der Übermüdung der eigenen seit Tagen kämpfenden und marschierenden Truppe fing diese Division den Angriff auf und warf ihn zum Teil im blutigsten Handgemenge zurück und wich und wankte nicht, bis die notwendigen Verstärkungen herangeführt werden konnten. Und während der feindliche Rundfunk bereits triumphierende Nachricht vom Durchbruch auf Lutsch verbreitete, meldete mir der Divisionsgeneral den zerschossenen Arm, geschient den Verlauf des Angriffs, die Verhinderung des Durchbruchs, das tapfere Verhalten seiner Soldaten. Hier waren die Verluste freilich große. Eine deutsche Landwehrdivision hatte mit geringen anderen Verbänden den Auftrag, die Polen in den nördlichen Korridor zu drücken, Gedingen zu nehmen und in der Richtung auf die Halbinsel Hela vorzustoßen. Dieser Landwehrdivision standen gegenüber polnische Eliteverbände, Marinetruppen, Fenriks- und Unteroffizierschulen, Matrosenartillerie und Reiterei. Mit ruhiger Sicherheit ging diese deutsche Landwehrdivision an die Lösung eines Auftrags, der ihr einen auch zahlenmäßig weit überlegenen Gegner als Feind gab. In wenigen Tagen wurde der Pole aber von Position zu Position zurückgeworfen. 12.600 Gefangene gemacht, Gedingen befreit, Ochshöft gestürmt und weitere 4.700 Mann auf die Halbinsel Hela abgedrängt und eingeschlossen. Als die Gefangenen abmarschierten, bot sich ein ergreifendes Bild. Die Sieger, zum großen Teil bejahrte Männer. Viele mit den Abzeichen des großen Krieges auf der Brust. Und an ihnen vorbei zogen die Kolonnen der Gefangenen. Junge Menschen im Alter von 20 bis 28 Jahren. Da ich Ihnen nun die Zahl unserer Toten und Verletzten bekannt gebe, bitte ich Sie aufzustehen. Wenn auch diese Zahl dank der Ausbildung unserer Truppen, dank der Wirkung unserer Waffen und der Führung unserer Verbände kaum den 20. Teil von dem ausmacht, was wir bei Beginn dieses Feldzugs befürchten zu müssen glauben, so wollen wir doch nicht vergessen, dass jeder Einzelne, der hier sein Leben gegeben hat, für sein Volk und unser Reich das größte opferte, was ein Mann seinem Volk gegeben kann. Es sind nach der Angabe vom 30.09.39 die wesentlichen Veränderungen nicht mehr erfahren wird. In Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe, einschließlich der Offiziere, gefallen 10.572 Mann, verwundet 30.322 und vermisst 3.404. Von diesen Vermissten wird ein Teil, der in polnische Hände fiel, leider wohl ebenfalls als massakriert und getötet angesehen werden müssen. Diesen Opfern des polnischen Feldzuges gehört unsere Dankbarkeit, den Verwundeten unsere Pflege, den Angehörigen unser Mitempfinden und unsere Hilfe. Mit dem Fall der Festungen Warschau, Modlin und der Übergabe von Hela ist der polnische Feldzug beendet. Die Sicherung des Landes vor herumstreuchenden Marodeuren, Räuberbanden und einzelnen Terroristen wird in Entschlossenheit durchgeführt. Das Ergebnis des Kampfes ist die Vernichtung aller polnischen Armeen. Die Auflösung dieses Staates war die Folge. 694.000 Mann Gefangene haben bisher den Marsch nach Berlin angetreten. Im Jahr 1919 übernahm dieser Staat von Preußen und auch von Österreich in jahrhundertelanger Arbeit mühselig entwickelte, ja zum Teil geradezu blühende Provinzen. Heute, 20 Jahre später, sind sie im Begriff, wieder zu versteppen. Die Weichsel, der Strom, dessen Meeresmündung für die polnische Regierung immer so ungeheuer wichtig war, ist mangels jeder Pflege schon jetzt ungeeignet für jeden wirklichen Verkehr. Und je nach der Jahreszeit entweder ein wilder Strom oder ein ausgetrocknetes Rinnsal. Städte und Dörfer sind verwahrlost. Die Straßen mit geringsten Ausnahmen verlottet und verkommen. Wer zum ersten Mal dieses Land zwei oder drei Wochen lang besichtigt, der erhält erst einen Begriff vom Sinn des Wortes polnische Wirtschaft. Trotz der unerträglichen Zustände in diesem Land hat Deutschland versucht, ein erträgliches Verhältnis zu ihm herzustellen. Ich selbst habe mich in den Jahren 33 auf 34 bemüht, irgendeinen gerechten, billigen Ausgleich zwischen unseren nationalen Interessen und den Wünschen nach Aufrechterhaltung des Friedens mit diesem Lande zu finden. Es gab eine Zeit, da Marschall Piłsudski noch lebte, in der es zu gelingen schien, diese Hoffnung, wenn auch in bescheidenem Ausmaß, verwirklichen zu können. Es gehörte dazu eine unerhörte Geduld und eine noch größere Selbstüberwindung. Denn für viele der polnischen Voivoden schien die staatliche Verständigung zwischen Deutschen und Polen nur ein Freibrief zu sein für die nunmehr erst recht ungefährliche Verfolgung und Vernichtung des dortigen Deutschtums. In den wenigen Jahren bis 1922 haben über 1,5 Millionen Deutsche ihre frühere Heimat verlassen müssen. Sie wurden davon gejagt, ohne oft auch nur ihre notwendigsten Kleider mitnehmen zu können. Als im Jahr 1938 das unsere Gebiet am Polen fiel, gingen diese mit der gleichen Methode auch gegen die dort wohnenden Tschechen vor. Viele Tausende von ihnen mussten noch innerhalb weniger Stunden von ihren Arbeitsstätten, ihren Wohnungen, den Dörfern fort, kaum dass ihnen gestattet war, auch nur einen Koffer oder ein Kistchen mit Kleidungsstücken mitzunehmen. So ging es in diesem Staat seit Jahren zu und jahrelang haben wir dem zugesehen. Immer bestrebt, durch eine Verengung unseres staatspolitischen Verhältnisses vielleicht eine Besserung des Loses der dort lebenden unglücklichen Deutschen erreichen zu können. Allein es konnte nicht übersehen werden, dass jeder deutsche Versuch, auf diesem Weg zu einer Behebung der Missstände zu kommen, von den polnischen Herrschern nur als Schwäche ausgelegt wurde. Vielleicht sogar als Dummheit. Da die polnische Regierung nun ranging, auf 1000 Wegen auch Danzig allmählich zu unterjochen, versuchte ich durch geeignete Vorschläge eine Lösung sicherzustellen, die nationalpolitisch Danzig entsprechend dem Willen seiner Bevölkerung Deutschland angliedern konnte, ohne den wirtschaftlichen Bedürfnissen der sogenannten rechten Polens dafür Abbruch zu tun. Wenn heute jemand behauptet, dass es sich hier um ultimative Forderungen gehandelt hätte, dann ist dies eine Lüge. Denn die im März 1939 der polnischen Regierung zugeleiteten Lösungsvorschläge waren nichts anderes als die von mir persönlich mit dem Außenminister Beck selbst schon längst vorher besprochenen Anregungen und Gedanken. Nur dass sie glaubten, früher 1939 der polnischen Regierung von ihrer eigenen öffentlichen Meinung das Eingehen auf diese Vorschläge erleichtern zu können durch das Angebot, als Äquivalent ihr einen Anteil an der von der Slowakei gewollten Sicherung ihrer Unabhängigkeit einräumen zu können. Wenn die polnische Regierung damals nun das Eingehen auf eine Besprechung dieser Vorschläge ablehnte, dann gab es die für zwei Gründe. Erstens, die hinter ihr stehenden aufgeputschten chauvinistischen Triebkräfte dachten überhaupt nicht daran, die Frage Danzig zu lösen, sondern im Gegenteil, sie lebten bereits in den später publizistisch und rednerisch vorgetragenen Hoffnungen weit über Danzig hinaus das deutsche Reichsgebiet werden, das heißt also angreifen und erobern zu können. Und zwar blieben diese Wünsche nicht etwa bei Ostpreußen stehen, nein, in einer Flut von Publikationen und in einer fortgesetzten Folge von Ansprachen und Reden, von Resolutionen und so weiter, wurde außer der Einverleibung Ostpreußens auch noch die Annexion von Pommern und Schlesien verlangt, die Oder als mindeste Grenze gefordert, ja am Ende sogar die Elbe als die natürliche Scheidelinie zwischen Deutschland und Polen bezeichnet. Diese vielleicht heute als irrsinnig empfundenen, damals aber mit fanatischem Ernst vorgetragenen Forderungen wurden in einer geradezu lachhaften Weise motiviert mit der Behauptung einer polnischen zivilisatorischen Mission. Allein diese Geisteshaltung, für die die führende Schicht in Polen selbst verantwortlich war, bildete die erste Ursache, warum die polnische Regierung es ablehnte, die deutschen Vorschläge auch nur in einer Diskussion zu erörtern. Der zweite Grund aber lag in einem unseligen Garantieversprechen, das man einem Staat gab, der überhaupt nicht bedroht war, der aber nunmehr gedeckt durch zwei Weltmächte sich sehr schnell in die Überzeugung hineinlebte, eine Großmacht ungestört und ungestraft provozieren zu können. Der vielleicht sogar hoffte, damit die Voraussetzung für die Verwirklichung seiner eigenen hirnverbrannten Ambitionen herbeiführen zu können. Denn so wie sich Polen im Besitz dieser Garantie wusste, begann für die dort lebenden Minoritäten ein wahres Schreckensregiment. Ich habe nicht die Aufgabe, über das Los der ukrainischen oder der weißrussischen Volkstage zu sprechen, deren Interessen liegen heute bei Russland. Aber ich habe die Pflicht, über das Los jener Hunderttausende von Deutschen zu reden, die einst diesem Land seit vielen hundert Jahren überhaupt erst die Kultur gebracht haben, die man nun auszutreiben, zu unterdrücken und zu vergewaltigen begann, die aber seit dem März 1939 einem wahrhaft satanischen Schreckensregime ausgeliefert waren. Wie viele von ihnen verschleppt sind, wo sie sind, kann auch heute nicht festgestellt werden. Ortschaften mit hunderten an deutschen Einwohnern haben keine Männer mehr, sie sind restlos ausgerottet worden. In anderen wieder hat man die Frauen vergewaltigt und ermordet, Mädchen und Kinder geschändet und getötet. Nein, diesem Staat und dieser Staatsführung eine Garantie ausstellen, so wie dies geschehen war, konnte nur zu schwerstem Unheil führen. Weder die polnische Regierung oder der sie tragende kleine Klüngel noch das polnische Staatsvolk als solches waren befähigt, die Verantwortung zu ermessen, die in einer solchen Verpflichtung halb Europas zu ihren Gunsten lag. Aus dieser aufgeputschten Leidenschaft einerseits, sowie aus dem Gefühl der Sicherheit, die Polen unter allen Umständen garantiert worden war, entsprang das Verhalten der polnischen Regierung in der Zeit zwischen den Monaten April und August dieses Jahres. Dies bedingte auch die Stellungnahme zu meinen Befriedungsvorschlägen. Die Regierung lehnte diese Vorschläge ab, weil sie sich von der öffentlichen Meinung gedeckt oder sogar angetrieben fühlte. Und die öffentliche Meinung deckte und trieb sie auf diesem Weg, weil sie von der Regierung nicht eines Besseren belehrt worden war. Und vor allem, weil sie sich bei jedem Akt nach außen als genügend gesichert empfand. Die Warnung, die ewigen Erschießungen, Misshandlungen und Morddrohungen der Volksdeutschen endlich einzustellen bzw. ihnen entgegenzutreten, führte zu einer Vermehrung dieser grausamen Akte und zu verschärften Aufrufen und Hetzreden der polnischen Voivoden und militärischen Machthaber. Die deutschen Vorschläge, noch in letzter Minute einen billigen und vernünftigen Ausgleich herzustellen, wurden mit der Generalmobilmachung beantwortet. Das deutsche Ersuchen, entsprechend der von England selbst gegebenen Anregung, einen Unterhändler zu schicken, wurde nicht befolgt und am zweiten Tag mit einer geradezu lächerlichen Erklärung beantwortet. Unter diesen Umständen war es klar, dass bei weiteren Angriffen auf das Reichsgebiet die deutsche Geduld nunmehr ihr Ende finden würde. Was die Polen fälschlicherweise als Schwäche ausgelegt hatten, war in Wirklichkeit unser Verantwortungsbewusstsein und mein Wille, wenn irgend möglich, doch noch zu einer Verständigung zu kommen. Da sie aber glaubten, dass diese Geduld und diese Langmut als Schwäche ihnen alles gestatten würde, blieb nichts anderes übrig, als über diesen Irrtum aufzuklären und endlich mit den Mitteln zurückzuschlagen, deren sie sich selbst seit Jahren bedient hatten. Unter diesen Schlägen ist dieser Staat nun in wenigen Wochen zerfallen und hinweggefegt worden. Eine der unsinnigsten Taten von Versailles ist damit beseitigt. Wenn sich nun in diesem deutschen Vorgehen eine Interessengemeinschaft mit Russland ergeben hat, so ist diese nicht nur in der Gleichartigkeit der Probleme begründet, die die beiden Staaten berühren, sondern auch in der Gleichartigkeit der Erkenntnisse, die sich in beiden Staaten über die Ausgestaltung der Beziehungen zueinander herausgebildet haben. Ich habe schon in meiner Danziger Rede erklärt, dass Russland nach Prinzipien organisiert ist, die verschieden sind von den unseren. Allein, seit es sich ergab, dass Stalin in diesen russisch-sowjetischen Prinzipien keinen Hinderungsgrund erblickte, mit Staaten anderer Auffassung freundschaftliche Beziehungen zu pflegen, kann auch das nationalsozialistische Deutschland keine Veranlassung mehr sehen, etwa seinerseits einen anderen Maßstab anzulegen. Sowjetrussland ist Sowjetrussland, das nationalsozialistische Deutschland ist das nationalsozialistische Deutschland. Eines aber ist sicher, im selben Moment, in dem die beiden Staaten sich gegenseitig ihre verschiedenen Regime und deren Prinzipien respektieren, entfällt jeder Grund für irgendeine gegenseitige feindselige Haltung.

Europa bereitete sich mit all seinen materiellen, geistigen und seelischen Kräften auf seine Selbstzerstörung vor.